Sei spontan, ist ein immer wieder zitiertes Bonmot des Psychologen Paul Watzlawick. Wer der Aufforderung nachzukommen versucht, ist es gerade nicht. Ein Paradox. Doch die Bewegung nach 68 verlangte die Paradoxie. Sie war selber eine. Gut gefügte Gruppen, die aber keine formelle Organisation kannten, nannten sich in den 70er Jahren Spontis. Sie priesen die spontane, bisweilen humorvolle Aktion, auch wenn diese vorab geplant wurde. Sie besetzten Häuser und gründeten Basisgruppen. Was man alles kaum noch erzählen muss, seit dank Außenminister Fischer der Begriff des Sponti auch im letzten Wohnzimmer angekommen ist. Spontan nannte sich auch eine Zeitschrift, die 1968 ein Pardon-Redakteur gründete. Sie verband eine sexy Aufmachung mit linker Politik. Spontan wünschten sich die Rebellen von 68 auch ihre Sexualität. Manch einer oder eine hatte für alle Fälle eine Zahnbürste in der Tasche, um spontan bei jemand schlafen zu können. Nicht, dass es spontan Sex vorher nicht gegeben hätte. Neu aber war der Kult der Spontaneität. Wir wollen alles, und zwar jetzt, lautete ein bekanntes Graffiti der 70er Jahre. Ein offenes Bekenntnis zu einer Kindlichkeit, die die Bewegung der Spontis kennzeichnete. Kinder können nicht warten auf eine Belohnung, die erst morgen kommt. Schon gar nicht in einer Überflussgesellschaft, in der im Grunde alles jetzt zu haben ist. Dass sich seit den 70er Jahren auch Erwachsene so gebärdeten, brachte jener Sprayer auf den Punkt. Denn alles war da, man musste nur danach verlangen. Den Spontaneismus von damals findet man heute in der Porsche-Werbung wieder, wenn es dort heißt, Prioritäten treten zurück hinter das pure Verlangen. Damit ergeht es der Spontaneität wie vielen anderen psychologischen Konzepten, die mit der Protestbewegung ihren Aufschwung nahmen. Die ursprünglichen Motive der Akteure wurden verzehrt, wie der Soziologe Heinz Bude schreibt, und zurück blieben Begriffe, die der Markt erforderte. Der Begriff der Spontaneität wurde zum Wegweiser eines neuen Konsumismus in den reichen kapitalistischen Gesellschaften. Die Menschen sollten nicht mehr fragen, was sie brauchen, sondern nur noch, was sie gerade wollen. Wie es in einer Bierwerbung heißt, Bier ist da, Durst muss her. Wo viele spontane Bedürfnisse geweckt werden, die alle und zwar jetzt befriedigt werden sollen, geht es dem Kapitalismus glänzend. Kaufen Sie spontan und am besten ohne nachzudenken, dann kaufen Sie mehr. Der amerikanische Politikwissenschaftler Benjamin Barber spricht von einem neuen Traumweltbild, dessen Credo lautet, du bekommst alles ohne Mühe. Abnehmen ist heute genauso leicht gemacht wie Krieg führen und einkaufen. Aber das ist auch anstrengend, denn nun muss jeder Einzelne nicht nur ständig herausbekommen, was er will, er muss auch ständig wollen. In der Sexualität lauten die Klagen daher nicht mehr wie früher, es mangele an Gelegenheit, sondern es mangele an Lust. Wer alles jetzt will, kann irgendwann nicht mehr. Und dann braucht er keine Veränderung der Verhältnisse, sondern eine Veränderung seiner selbst. Statt des Gangs auf die Straße, den Gang zum Therapeuten, um die Spontaneität der Bedürfnisse zurückzugewinnen.